Sprachgestaltung. Das Potenzial einer Sprache. Des Menschengeist versetzt ihn selbst in eine Lage, dank welcher etwas geleistet werden kann, was auch von anderen gebraucht und benötigt wird. Mannigfach sind die Begabungen der Menschen. Diverse Kenntnisse haben diese sich erworben und wissen wegen dieser etwas zu bewirken. Nehme man es doch einfach an, dass dem so ist. Glaube man an einen Bestand des Gegebenen? Würde das nicht einen Wandel zum Guten begünstigen können? Das setze ich voraus, dass es so wahr ist. Eine Hoffnung besteht darum für die Sache des Menschen bei mir. Kriege und andere Notzeiten gelte es zu unterbinden durch einen gutartigen Progress der Dinge. Besinnen wir uns doch einfach auf die Werte einer Zivilisation und lernen es dadurch, diese in einfacher Weise zu benennen und aufzuzeigen. Werden wir das erst einmal hinreichend getan haben, so wird auch etwas dadurch in die Wege geleitet, was nicht falsch oder gar verkehrt sein würde. Gehen wir doch endlich mit etwas Nachdruck dabei vor, wenn wir uns und unser Glück gegenüber anderem behaupten.